Unser tierisches Erbe haben wir durch die Kultur nicht einfach so verloren. Noch immer teilen wir viele stammesgeschichtliche Überbleibsel mit unseren nächsten Verwandten. Manchmal sind die Parallelen augenfällig. So verüben auch unter Menschen die Männer den Großteil der Gewalt und sie bevorzugen, wie Schimpansen, Dominanzgewalt, also feige Angriffe in der Überzahl. U-Bahn-Schläger beispielsweise greifen typischerweise in Gruppen an und suchen sich schwache Opfer. Auch Territorialkämpfe zwischen kriminellen Gangs unterscheiden sich im Kern wenig vom Krieg der Affen in Tansania. Übrigens sind wir Menschen als Primaten auch nah mit den Bonobos verwandt, wie der niederländische Affenforscher Frans de Waal betont. Bonobos sind Zwergschimpansen, die deutlich sanftmütiger sind als ihre größeren Cousins. Nach Konflikten vertragen sich Bonobos wieder, indem sie sich küssen, streicheln oder Sex miteinander haben. Doch selbst diese Hippies unter den Menschenaffen sind tribalistisch, also stammesorientiert. Sie schmusen nur mit denjenigen Mitgliedern der Gruppe, mit denen sie langfristige Ziele teilen. Und sie sind nur entspannt, solange genug Nahrung vorhanden ist. Werden die Vorräte knapp, ähnelt ihr Verhalten immer mehr dem von Schimpansen. Auch hier ist die Parallele zum Menschen suggestiv. Kooperation, wenn alles gut läuft, strategische Allianzen, harte Kämpfe, wenn die Lage schlecht aussieht und Sex zwischendurch zum Abbau von Spannungen. Das Verhalten der Bonobos ähnelt sehr deutlich dem Alltag im Großraumbüro. Wie Schimpansen, Bonobos und andere Menschenaffen sind auch wir Menschen für zwei Komponenten sensibilisiert, die den Gruppenzusammenhalt sicherstellen, nämlich die schon erwähnten Prinzipien Autorität und Loyalität. Das zeigen unzählige Versuche. Autorität regelt über Hierarchien, wer das Sagen hat. Loyalität bindet die Gruppe zusammen und grenzt sie gegen andere Gruppen ab. Autorität ist die vertikale Achse des sozialen Lebens, Loyalität die horizontale. Die vertikale Achse sagt, wer in der Gruppe über oder unter mir steht. Die horizontale Achse, wer mir nah und wer weiter weg ist. Die Familie gehört immer zum Nahbereich. Aber die Gruppen in den Anfängen der Menschheit waren größer als heutige Familien und nicht nur durch Blutsverwandtschaft verbunden. Schätzungen zufolge haben zwischen 150 und 200 Menschen einen Stamm gebildet. Natürlich gab es Animositäten, Kämpfe und Gewalt innerhalb der Gruppen. Richtig gefährlich waren aber die fremden Stämme. Aus evolutionsbiologischer Sicht sollte Hobbes' Einschätzung des Naturzustands also nicht lauten, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, sondern eine Gruppe ist der anderen Gruppe ein Wolfsrudel oder noch genauer ein Affenrudel.